محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد, unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Unser Unterricht ist auf Arabisch und Deutsch. Barakallahu fikum. Und wir machen weiter بإذن الله mit Salat al-Istisqa. Subul al-Salam, Salat al-Istisqa, al-Bab al-Sadis Ashar, Babu Salat al-Istisqa. أي طلب استقاية الله تعالى عند حدوث الجدب. أخرج ابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال لم ينقص أو ينقص قوم المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء. الحديث صحيح وفي صحيح الجامع. إذا منعوا زكاة أموالهم منعوا القطر من السماء واحدة بواحدة. الجزاء من جنس العمل, كما أنهم لا يؤدوا زكاة المال الله سبحانه وتعالى يمنعهم من القطر. وإذا منعهم الله سبحانه وتعالى من القطر من يستطيع أن يمطرهم ويغيثهم بالماء إذا منع الله سبحانه وتعالى ذلك. بارك الله فيكم. كابيتل 16 كابيتل صلاة الاستسقاء داس كبيت ريغن zu bekommen oder nach Regen zu verlangen. Nach Wasser vom Himmel, das wird nach Regen zu verlangen. Al-Istisqa kommt von Saqa. Saqa ist Gießen oder Wasser geben. Und Al-Istisqa ist Verlangen danach oder Bitten darum. Das wird, wenn man um Wasser oder um Bewässern bittet. Das ist das Bitten an Allah subhanahu wa ta'ala, während es Dürre wird. Das bedeutet, während es kein Wasser mehr gibt und kein Regen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns das erklärt. Ibn Majah hat überliefert von Ibn Umar, radiallahu alayhima, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ein Volk den Maß nicht einhalten und nicht gerecht entwiegen ist, dann werden sie Armut haben und sie werden keine Früchte haben und ihre Führer werden Unrecht zu ihnen werden. Und wenn sie Zakat al-Mal, wenn sie al-Zakat nicht geben, nicht entrichten, dann wird Allah ihnen kein Wasser, kein Regen vom Himmel geben. Das bedeutet, geben die Leute ihre Zakat nicht mehr, bekommen sie auch kein Wasser. Und wenn Allah uns kein Wasser vom Himmel gibt, wenn Allah uns kein Regen oder Schnee und so weiter gibt, dann wer kann uns das geben? Der hat damit angefangen, der Autor, rahimahullah ta'ala, damit er uns zum Nachdenken bringt. Das heißt, dass es nicht regnet, heißt, dass die Leute Schlechtes tun, dass sie keinen Zakat geben oder dass sie Schlechtes machen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Al-Hadith al-Thani wa al-Sab'in ba'd al-Arba'mi'a an Ibn Abbas radiyallahu anhuma qal kharaja an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam mutawadi'a mutabadzila mutakhashi'a mutarassila mutadarri'a fasalla rak'atay كما يصلي في العيد لم يخطب خطابكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان والحديث في صحيح أبي داود وهو حسن. أي خرج من المدينة صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا, أي لابس ثياب البذلة, والمراد بذلك ترك الزينة وحسن الهيئة وحسن الهيئة تواضعا وإظهارا للحاجة متخشعا. الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن مترسلا، أي من الترسل في المشي وهو التأني وعدم العجلة. متضرعا، التضرع هو التذلل والمبالغة في السؤال والرغبة. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبكم هذه. وفي لفظ أبي داود: ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد. فأفاد لفظه أن الصلاة كانت بعد الدعاء. الحديث دليل على شرعية الصلاة للاستسقاء، وإليه ذهب الآل وقال أبو حنيفة: لا يصلى الاستسقاء، وإنما شرع الدعاء فقط. واختلف أهل العلم في صلاة الاستسقاء، فقال بعضهم أنها كصلاة العيد، أي فيها التكبير مثل تكبيرات العيد، وهذا هو قول الشافعي. وقال آخرون: بل يصلي ركعتين لا صفة لهما زائدة على ذلك. وبه قال مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين فقط. وفيه حديث عائشة كذلك، بارك الله فيك. وأما أبو حنيفة فقال بالدعاء فقط، ما في الصلاة، قال في بالدعاء. واستدل بما أخرجه أبو داود والترمذي أنه صلى الله عليه وسلم استسقى عند أحجار الزيت منطقة بالدعاء، أحجار الزيت منطقة، النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فدعا. وأخرج أبو عوانة في صحيحه أنه شكى إليه قوم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم القحط، فقال: جثوا على الركب وقولوا يا رب يا رب. ولكن الحديث ضعيف جدا، ولكن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، صلى ركعتين. وأما استسقاؤه صلى الله عليه وسلم فكان بأنواع: الأول أن يخرج إلى المصلى ويصلي ويخطب، الثاني أنه يوم الجمعة أثناء وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، الثالث استسقاؤه على منبر المدينة استسقاء مجردا من غير جمعة يعني دعاء، الرابع هو جالس في المسجد، الخامس عند أحجار الزيت خارج باب المسجد، السادس أنه استسقى في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء وأغيث في كل مرة استسقى فيها. واختلف أهل العلم في خطبة الاستسقاء، فمنهم من قال أنه ما خطب، ومنهم من قال أنه رقى المنبر وخطب، ومنهم من قال يخطب قبل الصلاة، ومنهم من قال يخطب بعد الصلاة، والله تعالى أعلم. القصد بالخطبة هنا هو الدعاء، هو الدعاء الذي دعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وسيأتي حديث عائشة يبين هذا الأمر، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. حديث في هوندا تفاين زبسك ابن عباس رضوان الله عليهما يبليفت بس يبليفت هوندا زاكت دبقفيت محمد صلى الله عليه وسلم ist rausgegangen bescheiden, der hat ganz normale Bekleidung gehabt, demütig, langsam ist er gelaufen und mit Verlangensnot an Allah subhanahu wa ta'ala. بشايد تواضع dann hat er zwei Raka gebetet wie das Eid Gebet und er hat nicht keine Rede gehalten wie eure Reden. So sagte Ibn Abbas. Der Prophet Muhammad ist nach einem Platz, zu einem Platz gegangen, damit er dort Bittgebet macht, damit er Wasser bekommt, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm Regen gibt, weil es damals kein Regen gab. Und er hat sich ganz normal angezogen. Und er lief langsam, demütig, khushu'. Und er verlangt von Allah subhanahu wa ta'ala mit dieser Demut und mit dieser Art und Weise, der zeigt, dass er ein Diener ist. Dann hat er zwei Raka'a gebetet, sallallahu alaihi wasallam. Dann hat er zwei Raka'a gebetet. Und er hat keine Rede gehalten wie eure Reden. So sagte Ibn Abbas. Barakallahu fikum. Das ist ein Beweis, dass man Salat al-Istisqa beten kann. Beten kann. Und die Gelehrten hier haben unterschiedliche Ansichten. Abu Hanifa sagt, man betet nicht. Man betet nicht, sondern man macht nur Bittgebet. Weil es eine Überlieferung bei Abu Dawud vorkommt, oder es gibt eine Überlieferung bei Abu Dawud, dass der Prophet Muhammad s.a.w. an einem Ort Bittgebet gemacht hat, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihm Regen gibt. Die anderen Gelehrten sagen doch, man betet zwei Raka'a. Bei Al-Shafi'i und Hanabila, die sagen, man betet zwei Raka'a wie Salat al-Eid. Das bedeutet, mit Takbir, mit diesen siebenmal Takbir und fünfmal Takbir. Bei den anderen, wie bei Imam Malik, der sagt, nein, der Prophet hat nur zwei Raka'a gebetet und die sind ganz normale zwei Raka'a. Laut natürlich, aber ohne diese Takbir. Und hier, was Ibn Abbas gesagt hat, er hat zwei Raka'a gebetet wie Salat al-Eid, der meinte die Zahl. Er meinte die Zahl und nicht die Art und Weise. Die anderen haben gesagt, nein, die Art und Weise. Und Barakallahu fikum, damit man klarstellt, der Prophet Muhammad s.a.w. hat sechs Arten von Istisqa gehabt. Sechs Arten. Einmal hat der Prophet Muhammad s.a.w. ist der Prophet Muhammad s.a.w. zu einem Platz gegangen und dort hat er gebetet und hat er Rede gehalten und hat Bittgebet gemacht. Erstens. Zweitens. Er war auf Mimbar in Jumu'ah und er hat um Regen gebeten. Drittens, er war auf dem Minbar, aber ohne Jumu'ah, nicht zu Jumu'ah, und er hat auch Allah um Regen gebeten. Viertens, er saß in der Moschee und kamen Leute zu ihm, sagen ihm, sagt, wir wollen Regen, dann hat er Bittgebet gemacht. Fünftens, er hat in diesem Platz Ahjar al-Zayt Bittgebet gemacht, dass sie außerhalb der Moschee, dass er Regen von Allah bekommt. Und sechstens, der hat in einem in einigen Schlachten, der Prophet Muhammad s.a.w. hat Allah um Regen gebeten, weil die Götzendiener, die gegen ihn gekämpft haben, die waren schneller zum Wasser und dann haben sie kein Wasser mehr. Die Muslime, dann hat er Bittgebet gemacht, der Prophet s.a.w. und dann haben die Wasser bekommen. Und in diesen sechs Arten hat er immer nach seinem Bittgebet, der hat Wasser vom Himmel bekommen, von Allah subhanahu wa ta'ala. Dann bleibt die Sache bezüglich Barakallahu fikum, hat er eine Rede gehalten oder nicht? Manche Gelehrten sagen, ja, der hält eine Rede. Andere sagen, das ist das Bittgebet, das wurde als Rede hier getan. Und was Ibn Abbas gesagt hat, er hat keine Rede gehalten wie eure Reden, er hat gesagt, wie eure Reden. Er hat nicht gesagt, er hat keine Rede gehalten. Deshalb sagen manche Gelehrten, der redet, der hält eine Rede vor dem Gebet, andere sagen nach dem Gebet. Und das ist, inshallah, ich meine, das ist offen, diese Sache. Aber Allahu a'lam, mit der Rede wird damit gemeint, das Mitgebet, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam vor dem Gebet gemacht hat, damit Allah subhanahu wa ta'ala ihm Regen schenkt und gibt. Und manche haben gesagt, von Gelehrten, der Prophet Muhammad sallam hat Bittgebet gemacht und ein paar Wörter gesprochen, und das ist die Rede, und dann hat er gebetet, zwei Raka. Hadith Aisha erklärt uns mehr, Al-73 بعد الأربعمائة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى ووعد الناس يوما يخرجون فيه فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين ثم رفع يديه فلم يزل حتى رأوا بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد والحديث حسن والحديث حسن. قحوط المطر هو القحط يعني أنه ما في ماء. شكى الناس إلى رسول الله ما في مطر ما في ماء. فأمر بمنبر وفوضع له في المصلى أي في المصلى و قعد رسول صلى الله عليه وسلم على المنبر ثم كبر وحمد الله وقال إنكم شكوتم جدب دياركم شكوتم أنه ما عندكم مطر والله أمركم أن تدعوه قال تعالى ادعوني أستجب لكم ووعدكم أن يستجيب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا ثم قال الحمد لله يا رب العالمين فبدأ الخطبة بالحمد ولم يبدأها بالبسملة ودعا الله سبحانه وتعالى فدعا دعا دعا ثم حول إلى الناس ظهره يعني استدار ورفع يديه مرة أخرى ودعا الله سبحانه وتعالى ثم استدار أقبل على الناس يعني استدار وهنا بارك الله فيكم السنة أنه يحول رداءه يعني يجعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين يحول الرداء وصلى ركعتين صلى ركعتين وفي هذا الحديث كذلك بارك الله فيكم مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم يعني فهذه الصلاة ما فيها أذان وما فيها إقامة وفيها وعد أنه في فلان مكان في فلان يوم في الساعة الكذا نصلي صلاة الاستسقاء فأنشأ الله سحابة ورعدت وبرقت ثم أمطرت وفي الحديث دليل على شرعية رفع اليدين عند الدعاء وفي الاستسقاء خاصة يبالغ في رفع اليدين يبالغ في رفع اليدين وفي الحديث دليل على أن صلاة الاستسقاء ركعتان وفي الحديث كذلك تحويل الثوب وقصة التحويل كذلك في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد نفس الشيء أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة يعني القراءة تكون جهرا وللدارقطني هذا 474 كان حديث عبد الله بن زيد الدارقطني 475 وحول رداءه ليتحول القحط، ولكن الحديث فيه ضعف مسألة تحويل القحط. يعني ما الحكمة من تحويل الرداء؟ قالوا تحويل القحط أنه كان هو ما في مطر، فلما حول رداءه يتحول حاله، فكان ما في مطر صار في مطر. وفيه كذلك بارك الله فيكم أنه قالوا هذا من باب الفعل، يعني تحويل الرداء حتى يكون شيء آخر. طيب، بارك الله فيكم. حديث فيه ندغان زبسك، عائشة رضوان الله عليها زاكتل دلوت كلاكتل بل خفيت محمد صلى الله عليه وسلم دي دوغر und dass es kein Regen gibt. Dann hat der Prophet صلى الله عليه وسلم befohlen, dass man für ihn Minbar, the Kanzel, zu Al-Musalla, zum Gebetsplatz bringt. Und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat den Leuten versprochen und mit ihnen vereinbart, einen Tag vereinbart, einen Platz und einen Tag vereinbart. Dann ist er rausgegangen und ein Teil von der Sonne ging auf. Der saß auf Minbar. Dann hat er verkabbara wa hamidallah. Das wird, er hat Allahu Akbar gesagt und er hat Allah gepriesen. Dann sagte er, ihr habt geklagt, dass ihr Dürre in eurem Land gibt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat euch befohlen, dass ihr ihn bittet. Und er hat versprochen, dass er von euch annimmt. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, Ar-Rahman Ar-Rahim, dem Gnädigen, dem Allbarmherzigen, Maliki Yawm al-Din, der Herrscher am Tage des Gerichtes, La ilaha illallah, yaf'alu ma yurid. Allah tut, was er will. Allahumma anta Allahu la ilaha illa ant. O Allah, du bist der einzige Ilah, keinen anderen Ilah gibt es. Es gibt keinen anderen Ilah außer dir. Du bist der Reiche und wir sind die Armen. O Allah, schenk uns Regen und mach das für uns, gib uns damit Energie bis eine Weile. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Hände hochgehoben und er hat angefangen Bittgebet zu machen, bis die Leute das Weiße in seinen Achselhöhlen gesehen haben. Dann ist er, der hat sich umgedreht, das bedeutet sein Rücken war zu den Leuten dann, und er hat sein Obertuch hat er umgedreht, das wird rechts, links, links, rechts, und er hat seine Hände gehoben, er hat Bittgebet gemacht und dann dreht er sich nochmal zu den Leuten und dann ist er von Minbar runtergegangen und er hat zwei Rak'a gebetet. Allah subhanahu wa ta'ala hat eine Wolke geschickt, das donnerte und blitzte und dann regnete. Das ist bei Abu Dawud. Das heißt, Barakallahu fikum, nochmal, das ist hier der Beweis, dass der Imam erstmal, wenn es zum Dürre kommt, wenn es zu keinem Regen kommt, dass er die Leute dazu aufruft, dass sie alle zusammenkommen, damit man Salat al-Istisqa betet. Und er gibt ihnen einen Termin und einen Platz. Und man bringt auch Minbar zu diesem Platz. Das wird nicht wie Salat al-Eid ohne Minbar. Aber zu Salat al-Istisqa, man bringt einen Minbar. Und der Imam geht auf Minbar und er sagt ein paar Wörter, aber er hat nicht angefangen hier mit Bismillah. Er hat nicht mit Bismillah angefangen. Er hat sofort gesagt, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Er hat was gesagt und dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Bittgebet gemacht. Und wichtig hier, was der Prophet sallam gesagt hat. Er hat gesagt, Allah hat euch befohlen, ihn zu bitten. Und er hat euch versprochen, wenn ihr das macht, dann wird er von euch annehmen. Das heißt, bittet Allah subhanahu um Regeln. Dann hat er Bittgebet gemacht. Und er hat seine Hände so hoch gehoben, bis man, früher hat man so Obertuch angehabt. Auf Körper, nicht wie wir jetzt zum Beispiel Hemd und so. Es gab natürlich auch diese Kamis, diese Kleid, aber die haben meistens Obertuch so gehabt. Der hat das so hoch gehoben, dass man sein, hier die Achselhöhlen vom Propheten sallam gesehen hat. Ja? Und der hat Bittgebet gemacht. Dann hat der Prophet sallam sich nochmal umgedreht. Er hat sein Obertuch und seine Bekleidung umgekehrt gemacht. Was links war, rechts und was rechts links. Und dann ist er nochmal, der hat sich nochmal umgedreht zu den Leuten und der kam runter und er hat Barakallahu fikum dann zwei Raka'a gebetet, Salawatullahi wa Salamu alayhi. Und Subhanallah, Allah hat von ihm sofort angenommen. Dann kam sofort ein Wolke. Blitze donnerte und regnete. Und Subhanallah, Barakallahu fikum hier. Schaut mal, wie der Prophet Muhammad sallam seine Hände gehoben hat. Und man sagt, das ist nur in Salat al-Istisqa so viel, dass man so hoch die Hände macht. So. Damit hier Achsel gesehen wird. Und das ist der Beweis natürlich, dass hier ein Gebet gebetet wird. Nicht wie Al-Ahnaf gesagt haben, das ist nur Bittgebet. Es gibt hier zwei Rak'a. Das ist klar. Und um weiter sozusagen das zu bestätigen, dass der Prophet Muhammad zusammen gebetet hat und auch sein Obertuch getauscht hat, das wird links, rechts und rechts, links umgedreht, das ist von Abdullah ibn Zayd, das ist bei Al-Bukhari. Der sagte Abdullah ibn Zayd, und das ist Hadith 474. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Richtung von Al-Qibla genommen und er hat Bittgebet gemacht und dann hat er zwei Rak'a gebetet und er hat laut gebetet. Laut gebetet. Und 475 bei Ad-Darqutni, er sagte, وَحَوَّلَ رِدَاءَهُ لِيَتَحَوَّلَ الْقَحَطَ. Der Prophet hat sein Obertuch umgekehrt angezogen, damit auch die Dürre weg wird. Aber diese Überlieferung ist schwach. Diese Überlieferung ist schwach bei Ad-Darqutni. Auf jeden Fall, manche Gelehrten sagen, das ist der Sinn, warum der Prophet Muhammad sallam seine Klamotten zu sagen oder sein Obertuch umgekehrt gemacht hat. Weil seine Lage war Dürre. Und dann hat er Regen bekommen. Und als er auch. Und manche Gelehrten sagen, nein, das war nicht nur deswegen, sondern weil der Prophet Muhammad sallam damit auf Gutes gehofft hat. Durch diese Änderung der Bekleidung, vielleicht ändert auch sich die Lage von Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hadith al-Sadis wa al-Sab'in. Idhan hadha bin-Nazwa al-Salat al-Istisqa. Wa an Anas, أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها متفق عليه قال أنس في تمام هذا الحديث فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس سبتا ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال فرفع رسول الله يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري. انتهى. قال المصنف لم أقف على تسميته في حديث أنس. وهلاك الأموال يعم المواشي والأطيان، وانقطاع السبل عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب عدم المراعي والأقوات. والغوث بارك الله فيكم من غاث من الغيث أو الغوث، وهو أن الله سبحانه ينزل المطر. وفي هذا سبحان الله انظر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في المرة الأولى فسبت الأسبوع عن كامل مطر مطر مطر، فحتى مرة أخرى يعني فاضت الدنيا. فذهبوا قالوا إذا أتى الرجل قال يا رسول الله أو رجل آخر يا رسول الله أن المطر صار كثير حتى أنه يعني قالوا هلكت، قالوا هلكت الأموال وقطعت السبل الآن من كثرة الماء ليس من قلة الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حوالينا ولا علينا، اللهم حوالينا ولا علينا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم طبعا في حديث في أحاديث ضعيفة اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم على الضراب ومنابت الشجر. بارك الله فيكم حديث يوند الزين زخسن زبسك. أنا رضي الله عليه زاكت أيمن كان in die Moschee rein während am Freitag während der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam auf Minbar Rede haltete. Dann sagte er dieser Mann: O Gesandter Allahs, unser Vermögen ist verdorben und wir können nicht mehr reisen. Bitte Allah für uns, dass wir Regen bekommen, dass er uns schnell versorgt mit Regen. Dann hat der Prophet seine Hände gehoben und er sagte: Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. O Allah, hilf uns, oder rette uns. Was bedeutet das? O Allah, rette uns mit Regen. Und am Ende des Hadithes, dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam nochmal Allah darum gebeten, dass der Regen stoppt. Das war am Anfang, er hat ihn um Regen gebeten. Und das Zweite, dass der Regen stoppt. Und in diesem Hadith, pass auf, in diesem Hadith gibt es den Beweis, dass der Prophet Muhammad s.a.w. die Hände auf Minbar gehoben hat. Und das ist die einzige Möglichkeit, dass ein Imam die Hände hebt auf Minbar. Eine andere gibt es nicht. Der Imam hebt niemals die Hände auf Minbar. Nur in diesem Fall. Weil wir keinen anderen Beweis haben. Natürlich, das Hadith ist bei Bukhari und Muslim, aber bei Muslim, Anas sagte, Allah, es gab im Himmel weder Wolken noch ein Teil von Wolken. Der Prophet hat dieses Bittgebet gemacht. Dann kam ein Wolke und das ist so groß geworden. Und dann hat es angefangen zu regnen. Wir haben die Sonne eine Woche lang nicht mehr gesehen. Da hat geregnet. Und am nächsten Freitag, während der Prophet Muhammad s.a.w. auf Minbar war, dann kam ein Mann, der hat ihm gesagt, oh Prophet, unser Vermögen sind zerstört und wir können nicht mehr reisen und uns nicht mehr bewegen. Die Wege sind gesperrt. Diesmal nicht, weil es kein Wasser gibt. Das erste Mal, es gab keinen Regen, deshalb man kann die Kamele nicht bewegen, weil die schwach sind, die haben nicht zum Trinken. Aber dieses Mal, das Wasser war sozusagen über, das war über. Deshalb sagte ihm, oh Prophet, mach für uns Dua, dass der Regen stoppt. Dann sagte der Prophet, hawaleina, um uns und nicht auf uns, in die Tälern und in den Bergen und wo die Bäume sind und nicht bei uns. Dann sagte Anas, und subhanallah, dann sind wir rausgegangen von Jumu'ah und wir haben die Sonne gesehen. Der Regen ist gestoppt. Das ist natürlich das Gebet von unserem Propheten sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Das ist auch der Beweis. Jetzt einmal hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam das in Al-Musalla gebetet und Bittgebet gemacht. Jetzt das zweite Mal, das ist auf den Mumbar. Es gibt eine Überlieferung bei Sahih al-Bukhari, aufpassen, dass der Prophet Muhammad s.a.w. seine Hände im Bittgebet niemals aufgehoben hat, außer weil es das gab. Wenn man das so allgemein nimmt, das wird, du hebst überhaupt nicht die Hände. Aber An-Nawawi sagte, rahimahullah ta'ala, er sagte, das ist nur diesbezüglich, wenn der Imam auf Mumbar ist. يعني هناك رواية في صحيح البخاري يا أخوة من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في الدعاء إلا في الاستسقاء فيحمل هذا على الاستسقاء هنا يعني على المنبر لأنه لو قلنا بهذا معناته ما ترفع يديه بالمرة الحديث 77 بعد 400 وعن أنس رضي الله عنه أن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون رواه البخاري القصة هنا ما معنى كلام ما معنى هنا إن نتوسل إليك بعم نبينا هذه البي شو معناتها أي بذاته لا يا بجاهه لا وإنما أي بدعائه يعني كنا نتوسل إليك بدعاء النبي وكنا نستسقي بالنبي فبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم نتوسل بك نتوسل إليك بعم النبي أي بدعاء عمه ولو كان التوسل بالنبي بعد موته جائزا طيب لماذا ترك الصحابة التوسل بالنبي وتوسلوا بالعباس أيها العاقل فكر في هذا أي يفهم من هذا الحديث بارك الله فيكم أنه يستسقى بأهل الخير أي بدعائهم والصلاح بأهل الخير والصلاح بدعاء أهل الخير والصلاح وبيت النبوة وفيها فضيلة العباس وفيها تواضع عمر رضي الله عليه في هذه القصة أنس رضي الله عليه زاكته عمر رضي الله عليه ألسس دوغداب استسقى بالعباس وسجد الدس إيهات نخريجن جبيتن مت العباس وددوه العباس ابن عبد المطلب وندزاكت عمر هو الله ذهاب انديش امريجن جبيتن دوش دم قفيتن او دمت دم قفيتن وديتس ذي بيتن ديش Umregen mit dem Onkel deines Propheten oder durch ihn. Was bedeutet hier dieses Bi im Arabischen? Heißt das mit Wesen von Al-Abbas? Mit sich? Natürlich nicht. Weil du kannst das nicht von ihm verlangen. Zweitens, heißt das mit seiner Position bei Allah? Wenn das so wäre, dann dürfen die Sahabe nicht den Propheten verlassen und die verlangen von Abbas oder durch Al-Abbas, Entschuldigung. Dann bleibt die dritte Möglichkeit, das ist sein Bittgebet. Sein Bittgebet. Al-Abbas, das bedeutet, wir bitten dich mit dem Bittgebet von Al-Abbas, dass wir Regen bekommen. Al-Abbas hat Allah alayhi Bittgebet für sie gemacht. Hat für sie Bittgebet gemacht. Und das ist der Beweis. Und deshalb für diejenigen, die sagen, ja, du kannst sagen, O Allah, via Muhammad oder mit dem Propheten, durch den Propheten, gib mir das und das und das. Und sagen, das ist Tawassul mit dem Propheten. Ja, wieso aber haben die Sahaba hier den Propheten verlassen? Und die haben das von Al-Abbas, mit Al-Abbas. Deshalb, das Hadith bedeutet, mit seinem Bittgebet. Das braucht nur ein bisschen, Barakallahu fikum, Verstand. Nicht viel, Wallah. Nicht viel. Wenn manche behaupten, ja, man kann Allah durch den Propheten oder mit dem Propheten oder mittels dem Propheten bitten. Okay. Wieso haben, hat Umar und die Sahaba das verlassen? Und die haben das mittels Bittgebet von Abbas. Sagt man ja, wo ist der Beweis, dass mittels Bittgebet? Okay, weil Abbas das gesagt hat. Oh Allah und so was. Und er hat für sie das Gebet geführt. Die haben nicht gesagt, ja Abbas, gib uns. Oh Abbas. Die haben gesagt, oh Allah. Die haben von Allah subhanahu wa ta'ala verlangt. Auf jeden Fall, hier ist das auch der Beweis für uns, dass man betet und Bittgebet macht, um Regen zu bekommen und dass man natürlich gute Leute das Bittgebet machen lässt. Dass diese Leute, die guten Leute, die gläubig sind, dass sie das machen. Es gibt in diesem Hadith Bescheidenheit von Umar. Bescheidenheit von Umar. Und es gibt in diesem Hadith auch, Barakallahu fikum, Fadl al-Abbas, das bedeutet sein Vorzug. Weil er Verwandter vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war und guter Gläubiger. Und deshalb haben sie das gemacht. Das ist ein Beweis. Gegen diese Leute, die behaupten, die nehmen das als Beweis, aber gegen sich selber, aber die verstehen das nicht. Und Allah so war. Fahimtu mahi mas'alat bi ammi nabiyina? Ay bi du'ai ammi nabiy. كنا نستسقي إليك بالنبي أي بدعائه ونستسقي إليك اليوم بدعاء عم النبي لأن العباس كان يقف وكان يدعو لهم مو بجاهه ولا بذاته أصلا بذاته ما يجوز لأنه الشرك بجاهه ما في دليل ما في دليل ثم لو كان بجاهه إلا كانوا طلبوا بجاه النبي أفضل يعني هل معقول أنه يجوز أن تطلب بجاه النبي فتروح تطلب بجاه فلان وفلان العقل ماذا يفعل فإذا المعنى بدعائه بارك الله فيكم نخمل weil das wichtig ist ich sage nochmal hier mittels Al-Abbas bedeutet mittels sein Bittgebet weil das geht nicht mittels sein Wesen du kannst nicht sagen oh Abbas oder sein da sagt man sein Jah Position bei Allah okay wenn Position bei Allah welche Position ist am besten bei Allah von Menschen vom Propheten. Dann wieso verlassen sie den Propheten und die gehen zu einem anderen? Überlege dir. Der Prophet hat die beste, ich verlasse ihn und ich gehe zu den anderen. Und es gibt keinen Beweis, dass man sagt, Bijahi Muhammad. Dann bleibt die dritte Möglichkeit. Und das ist die richtige mit seinem Bittgebet. Warum? Weil der Prophet Muhammad, wir haben das gerade gehabt. Der Prophet hat gesagt, oh Allah, du hast uns gesagt, wenn wir, du hast uns befohlen, dass wir Bittgebet machen. Und du hast versprochen, anzunehmen. Oh Allah, gib uns Regen. Oh Allah, arifna, arifna. Und so weiter. Das ist ein Bittgebet, war gemeint. Und das ist hier auch Bittgebet von Abbas, weil er das Gebet geführt hat. وعن أنس رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر وقال إنه حديث عهد بربه رواه مسلم أي المطر بارك الله فيكم المطر حديث عهد بربه يعني مطر جديد فالمطر كان كثير حتى أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ونزل على لحية يتحادر من لحية النبي صلى الله عليه وسلم وأصاب ثوب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يعني فقال إنه حديث عهد بربه يعني المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله لها فيعني يتبرك بهذه الرحمة من عند الله سبحانه وتعالى لذلك الدعاء عند نزول المطر مستجاب به الدعاء عند نزول المطر مستجاب Anas Radwan Allah Ali sagte, wir waren mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und dann regnete es. Es regnete. Dann hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Gewand so ein bisschen gezogen, bis drauf geregnet hat. Das heißt, es gab dann Regen auf sein Kleid sallallahu wasallamu alaihi. Und dann sagte er, innahu hadithu ahadim bi rabbi. Das ist, dieser Regen ist neu. Erschaffen worden von Allah subhanahu wa ta'ala. Was bedeutet das? Das bedeutet, diese Regel ist gerade sozusagen gekommen vom Himmel. Und das ist gesegnet, dieses Wasser. Und deshalb, Barakallahu fikum, aufpassen, wenn es regnet, dann ist das Bittgebet angenommen, inshallah. Wenn es regnet und du machst Bittgebet, wird Allah von dir annehmen. Das sind die Zeiten, in denen das Bittgebet angenommen wird, das ist so. Weil Regen, Rahma ist, Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deshalb sagte der Prophet, inna wa hadithu ahdin bi rabbih. Das ist sozusagen Neues. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا صيبا نافعا. الصيب هو إذا وقع، والنافع هو اللي فيه منفعة. كان يدعو هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، يعني اجعل هذا المطر، اجعل هذا المطر إذا وقع نافعا. عائشة رضي الله عليها sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم als er das der Regen gesehen hat, er sagte, O Allah, sayyiban nafi'an. Sayyiban, das heißt, wenn das fällt, dann soll das nützlich sein. Das ist ein nützlicher Regen. Ja, nutz. Gut. Und das ist das Mitgebet, wenn Regen kommt. Wenn Regen, wenn es regnet, dann sagt man, Allahumma sayyiban nafi'an. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قط قطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة، ولكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ولكن نتكلم هذا. بارك الله فيكم. سحابا كثيفا أي متراكما متكاثفا، قصيفا الذي فيه رعدة شديدة، دلوقا أي مندفع شديد الدفع سريع، ضحوكا أي مع برق، رذاذا المطر الذي يكون دون الطش، يعني يكون شوي شوي، قط قطا وأصغر شيء في المطر، سجلة يعني يصب صبا، يا ذا الجلال والإكرام. إذن القصيف، شو معناه في القصيف؟ القصيف بارك الله فيكم معناه شديد الصوت اللي فيه أمارة قوة، يعني قوي. دلوق يعني مندفع، ضحوك فيه برق، رذاذ قط قطا يكون صغير ويكون شوي شوي، سجلة يعني كأنه يصب صبا، ولكن الحديث ضعيف. بارك الله فيكم. حديث فيه مدة أختي دس الشفخ دس الفونس دس باي أبو عوانة أو دس الشفخ أو تخصتين دس سير شويرة فيغتا أو إما غابش إن إبريغنز دي سير شوير يتس أوف دويتش في كل فيرس أكلين أونجفير. Dass der Prophet Muhammad zusammen Bittgebet gemacht hat während Regen, er sagte, oh Allah, gib uns Wolken, sozusagen dicke Wolken, dicke Wolken. Diese Wolken, die sollen stark sein, stark sein. Und die sollen schnell regnen, mit Blitzen. Und der Regen soll kleine Tröpfchen haben und die langsam kommen wie Gießen. Ja, der Jalali und Ika. Ah, das Hadith ist schwach und wir brauchen, Barakallahu fikum, schwache Hadithe nicht zu erwähnen. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. الله أكبر. رواه أحمد وصححه الحاكم، ولكن الحديث ضعيف. بس المعنى قوي، المعنى حلو لا يا شيخ. وأنا ضعيف. يا بارك الله فيكم. أبو هريرة في بليفة دست بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم جزاكت هتي جزاكت. سليمان عليه السلام wollte zum Gebet um Regen zu bitten. Und auf dem Weg hatte er eine Ameise. Sie lag auf ihrem Rücken. Und ihre Beinchen waren in Richtung Himmel. Und dann sagte diese Ameise: O Allah, wir sind ein Volk oder ein Geschöpf, wir sind Geschöpfe von deinen Geschöpfen. Und wir brauchen dich. Ohne dich können wir nichts. Und wir brauchen das Wasser. Das wird gib uns Wasser. Suleiman hat seinem Gefährten gesagt: Komm zurück. Ihr werdet Regen bekommen durch das Bittgebet von anderen. Weil diese Ameise das Bittgebet gemacht hat. Das Hadith aber ist schwach. Das Hadith ist schwach. Wallahu ta'ala ala ala. ولكن يفهم أنه الاستسقاء كان موجود في الأمم اللي قبلنا، هو موجود في قصص موسى وكذا. بارك الله فيكم. في diesem wenn das auch schwach ist diese Belieferung, aber man kann verstehen dass die Leute auch die vor uns waren استسقاء gemacht haben. بارك الله فيكم جزاكم الله. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء وهذا فيه بارك الله فيكم أنه أريد بالدعاء رفع البلاء، فإنه يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإذا دعا لسؤال شيء دعا بباطن كفيه. هذا فقط في صلاة الاستسقاء، أنه قلب يديه وقلب رداءه فقط في هذا. والله تعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم. أنس رضي الله عليه sagte, der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat um Regen gebeten und er hat in Richtung den Himmel mit den Oberflächen von seinen Händen gezeigt. Ja, Oberflächen. Und so, das kann man davon verstehen, als der Prophet das gemacht hat, der hat gebeten, damit das nicht damit dieser Regen nicht zerstörend wird und nicht zerstört. Und der macht die Hände so. Aber wenn er Bittgebet normal macht, dann macht er die Hände anders. Der macht normal das Bittgebet. Wallahu ta'ala ala wa ala. So, mit Barakallahu fikum haben wir über Salat al-Istisqa gesprochen. Am Ende, ma hiya Salat al-Istisqa, hiya ibarah an rakatin. اختلف فيها العلم، منهم من قال مثل صلاة العيد، منهم من قال صلاة عادية يدعو فيها الإمام، يقول بعض الكلمات ويدعو ثم يستدير ثم يقبل على الناس، ويقول بعض الكلمات ويدعو ثم يستدير ويقلب رداءه ويدعو مرة أخرى ثم يستدير الناس وينزل ويصلي ركعتين. هذه بالنسبة لصلاة الاستسقاء. و يعني يضع مكان، يعني يتواعد مع الناس في مكان معين. والله تعالى اعلم. بارك الله فيكم. صلاه الاستسقاء بشتيت او صلاه ركعه بشتيت او صلاه ركعه دائما جيت اوف منبر دزاكت دزاكت بافورتا und er macht Bittgebet und dann dreht er sich um und was macht er mit den Klamotten? Der macht mit seinen Ober mit seinen Klamotten, der macht das umgekehrt, der zieht das umgekehrt an, rechts, links, links, rechts, und dann macht er nochmal Bittgebet und dann dreht er sich um, der geht nach unten, der betet zwei Raka'a für Allah subhanahu wa ta'ala und natürlich, da betet man Allah subhanahu wa ta'ala um Regen. Das macht man, wenn es keinen Regen gibt, und natürlich, man macht dieses Gebet ohne Adhan, ohne Iqama, man macht das außerhalb. Wenn man aber nicht kann, da kann man auch das in der Moschee machen. Kein Problem in diesem Zusammenhang. Aber richtiger ist außerhalb, weil der Prophet Muhammad s.a.w. das gemacht hat. Ich weiß nicht jetzt, ob wir in ein paar Jahren sowas auch hier in Deutschland machen werden. Ich denke schon. Ich denke schon. Deshalb lernt dieses Gebet und diese Bittgebete, weil wir in ein paar Jahren das in Deutschland, man sagt Klimawandel und es wird Dürren hier in Deutschland geben, es wird kein Regen, kein Schnee mehr geben. Deshalb man braucht dieses Bittgebet, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah uns befestigen. Somit, barakallahu fikum, haben wir fast alles mit dem Gebet gemacht. Das nächste Mal reden wir über Babul Libas. Al-Libas, das wird Bekleidung. Und dann fangen wir mit Al-Janaiz. Fangen wir mit, barakallahu fikum, Totengebet. Und dann haben wir das zweite Buch dieses Buches, das wird Subul Salam, zu Ende geführt, inshallah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا wenn man Fragen hat in paar Minuten dann zum Thema barakallahu fikum dann bitte schön zum Thema yes he was a Muslim why did he let somebody interfere between him and his request why did he put somebody between him and his request or was it something to show the miracles of Islam. Ja, erstmal, diese Sache ist so, barakallahu fik. Diese Zeit vom Propheten Muhammad s.a.w. war Zeit von Tashri'a. Zeit Tashri'a. Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns die Religion herabgesandt. Und das ist Lernen und Teaching. Das ist Teaching vom Propheten s.a.w. Das bedeutet, he teaches the Sahaba. Und als dieser Mann gekommen ist, als dieser Mann gekommen ist zum Propheten, dieser Mann wusste nicht, dass man sowas sagen kann. Aber das ist ein spezieller Fall. Weil wenn die Leute in Not sind und der Imam ist auf Minbar zum Beispiel, die Leute werden nicht weigern, angenommen, sagen doch, es gibt etwas, zum Beispiel, es passiert ein Feuer in der Moschee. Dann sagt jemand zum Imam, es gibt Feuer unten. Das ist kein Problem, erstens. Zweitens, warum hat er vom Propheten verlangt? Ja, natürlich. Du kannst von einem Menschen, von einem guten Menschen, Bittgebet verlangen. Du kannst jemandem sagen, mach für mich Bittgebet. Und diese Leute, die waren in Not. Die waren in Not. Und deshalb, Emergency-Fall war das. Er kam zum Propheten, der hat ihm gesagt, unsere Tiere sind gestorben, die Leute werden sterben, wir können gar nicht machen. Und dann kam er, oh Prophet, mach Bittgebet für uns. Er hat ihm nicht gesagt, ich nehme dich als Mittel. Er hat ihm gesagt, mach Bittgebet für uns. It's not problem that you go to some people who is good man and you tell him, please make dua for me. It's not problem. But it is better that you say dua alone. Your tawakkul is stronger. After the Prophet along the Sahabas, is there any evidence that somebody came to the Sahabas during the final prayer and he made exactly such a request? No. There is no belief. No. It is especially for Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Not anybody after him. No. So actually, to go to somebody and to ask him during the prayer, finally, that is bid'ah actually. No, not bid'ah, but you, the people, this man didn't know that it is forbidden that you tell something. During Salat al-Jumu'ah. And now we learned from this story, when we have an emergency, you can speak with the Imam in Jumu'ah. فيك بارك الله. ولذا إمام كان make دعاء and he take his raise his hands and say oh Allah give us water and so it's not problem. Allah أعلم. نعم. Yeah, this is good. What is that? The Buddha erzählt etwas, das ist sehr schön. Er sagt, der Mann, der zum Propheten gekommen ist, wusste, dass er während Jumu'a nicht sowas machen kann, erstmal. Und zweitens, wieso hat er vom Propheten verlangt? Warum hat er selber nicht gesagt, oh Allah, gib uns Regen? Das ist eine gute Frage. Es ist von Tawakkul her, von Gottes Vertrauen her, besser, dass du allein mit Gebet machst, du sagst, oh Allah. Aber es ist erlaubt, dass du zu einem Menschen gehst, weil du denkst, diese Person ist gut, sagst ihm, mach für mich mit Gebet oder mach für uns mit Gebet. Ist kein Problem. Aber besser ist, dass du selber mit Gebet machst. Ja? Und dann, diese Situation war die Scharia-Situation. Jetzt wissen wir, der Imam kann auf Minbar sagen, oh Allah, gib uns Regen. Und er kann die Hände auch heben. Aber an anderen Stellen nicht mehr. والله أعلم. يعني يقول لماذا لم يدعو هو لنفسه؟ لماذا طلب الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم هل هذا الرجل كان يعلم أنه ما يجوز مقاطعة الإمام في الجمعة؟ ثالثا مسألة أنه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، هل حصل هذا فيما بعد مع غير أئمة؟ لا، القضية كانت خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم المرحلة كانت مرحلة تشريع، ومرحلة التشريع تحدث في هذه المرحلة حتى نتعلم، والآن تعلمنا أن الإمام يجوز له على المنبر أن يرفع يديه وأن يدعو بالاستسقاء فقط، غير شيء ما فيه. ثم هذا الرجل الذي ويجوز في حالات الحاجة والضرورة أن يتكلم مع الإمام، يعني مثلا هل يصير حريق، يصير شيء، فيؤشر للإمام يتكلم معه لا بأس، هذا ما في شيء، والله تعالى على وعلم. طبعا الأفضل أن يدعو الإنسان لوحده، ولكن لا بأس أن يقول لرجل يظن فيه الخير ادعو الله لي، لكن الأفضل تدعو لوحدك، لأنه علاقتك بينك وبين ربك. وحكي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. Natürlich, Lukas. Das hat nicht mit diesem Land mit anderen Land. Man sagt Sayyiban Nafi'an. Das ist mit Gebet für Regen. Wenn es regnet, dann sagt man Sayyiban Nafi'an. Hatta fi biladikum. هذا أمر ثاني، هذا العامل المخصوص، هذا العام المخصوص بارك الله فيك. أما المناطق الحارة فهي أصلا ما فيها مطر، ولكن ينزل فيها مطر يكفي لأهلها. أما إذا صار قحط بالمرة، يعني هلا المنطقة الحارة، شوف أنت عندك المناطق مقسمة، في منطقة 500، منطقة 300، منطقة 200، منطقة 50، في مناطق ينزل فيها في السنة يعني 100 لتر، ينزل فيها 100 لتر وتكفي. في مناطق تحتاج إلى 2000 لتر، فالمنطقة اللي فيها 100 لتر تصور ما ينزل إلا لتر واحد، واللي فيها 2000 ينزل فيها 5 لتر. ليش؟ قد يكون سبب من الأسباب هو منع الزكاة، سبب من الأسباب المعاصي، سبب من الأسباب كذا، هذا السبب الشرعي. أما السبب الآخر هو السبب المادي، إنه في تحركات في الأرض، الشمس، القمر، كذا، هذه المسائل. ولكن السبب الشرعي هو منع الزكاة، هو المعاصي، هو عدم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هو الظلم والعياذ بالله، التبايع بالعينة، التبايع بالربا، هذه كلها أسباب تمنع. لبغود اشتلت أنا في خارج ونزاك der Prophet sagte, wenn die Leute keinen Zakat mehr geben, dann bekommen sie keinen Regen. Jetzt in diesen Ländern, die keinen Regen haben, heißt das, dass sie keinen Zakat geben? Nee, nicht so. Man versteht das nicht so. Es gibt Länder, die ursprünglich warm sind, warme Länder, und diese Länder, die haben, wie in der Wüste zum Beispiel, die haben nicht so viel Regen. Aber hier musste man sozusagen Maßstab haben. Angenommen, in einem Gebiet, das ist Warmgebiet, du brauchst 100 Liter Wasser. Und in einem Gebiet, du brauchst 2000 Liter Wasser. Wann könnte man das so sagen? Wenn die 100 Liter Wasser, die sind nicht mehr 100, die sind 5. Und bei 2000 Liter, du bekommst nur 20 Liter zum Beispiel. Es gibt etwas, es gibt jetzt ein defektes, sage ich jetzt, es gibt etwas, es gibt Fehler. Das hat zwei Gründe, ein religiöser Grund, einen religiösen Grund und einen materiellen Grund oder physikalischen. Physikalisch ist zum Beispiel die Sonne und Ozonloch und Klimawandel und so weiter. Aber religiös, was ist der Grund? Dass die Leute kein Zakat geben, dass die Leute mit Riba handeln, dass die Leute Allah nicht fürchten, dass die Leute das gute Gebieten verlassen haben und das schlechte Verbieten verlassen haben. Das sind alle Gründe, religiöse Gründe, dass sie kein Wasser mehr bekommen. Aber da muss man gemäßigt die Sache sehen oder mit Maßstab. Hier in diesem Land gibt es, hier in diesem Land gibt es nicht. Und so kann man das verstehen. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Ja, das ist wichtig. Aber das ist ein Grund, dass die Leute kein Wasser bekommen. Alaikum salam. Nein. Ich habe nicht verstanden, dass man Hemd umgekehrt anzieht. Bitte inshallah nochmal erklärt. Das wird, wenn du ein Hemd hast, dann machst du, was links ist rechts und was rechts ist links. Du siehst das umgekehrt. Wenn du ein Abaya hast, ein Gewand. Ja. Nein, umgekehrt. Du ziehst das aus. Was links ist rechts und was rechts ist, ist links. Ja, zum Beispiel. Das hinten ist dann vorne geworden. Aber mach das wie Rida. Mach das wie Rida. Wie Tuch. Mach das wie Tuch. Ja. Genau. Und jetzt, wie machst du, wenn du das wie Tuch machst? Jetzt machst du links, rechts und rechts, links. Genau. Ja. Oder nach hinten, so umgekehrt. Ja. Umgekehrt. Du machst das umgekehrt. Genau. Was nach vorne ist, nach hinten, was nach hinten ist, nach vorne. Und der Prophet wollte auch das von unten sein. Aber das war schwer, deshalb hat er nur oben ein Tuch gemacht. Betet man das Gebet leise oder laut? Wir haben doch gesagt laut, das Hadith war klar. Der Prophet hat das laut gebetet. Der Prophet hat das laut gebetet. Qadukoyis. Muss man in diesem Land sein, um diese Gebete zu verrichten, oder kann man zum Beispiel für unsere Geschwister, die in anderen Ländern sind und kein Regen haben, kann man für ihnen, das muss man dort ist, weil der Imam das sagt. Der Imam das sagt. Yani lazim ikun al insan huna في البلد نفسه اللي ما فيه مطر ولا من هنا أيضا تستطيع. Du kannst von hier bitte Gebet für sie machen. Du kannst von hier bitte Gebet für sie machen. Aber das Gebet an sich selbst, nein. Dort der Imam, der dort ist, der entscheidet das, weil er die Leute dazu aufruft, damit sie dieses Gebet verrichten. لازم تكون هناك لأنه الإمام يقرر. أما هنا تستطيع تدعو لهم. اللهم مثلا أغثهم بالماء والمطر. Viele Leute machen die Dua so mit schöner Stimme und machen eine schöne Melodie. Ist das erlaubt? Wenn ja, ist es Mustahab oder Sunnah? Das ist weder Mustahab noch Sunnah, und diese Bittgebete mit Melodie ist Bid'ah. Ja. Yeah, this we know that. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt. Yeah? Schön, huh? Yeah. Yeah, ich kann das machen, alhamdulillah. Vergiss nicht, ich bin euer Imam. Ja, ein Imam könnt, lasst uns. Amen. Bilkhair, bilkhair. Ja, barakallahu fikum. Eigentlich, wir kennen sowas nicht. Und das ist jetzt, hört mal zu. Isma'u la. Isma'u. Talla. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا يا ربنا اغفر لنا يا فهمت؟ ما عاد تميز بين القرآن وبين الدعاء. Du kannst nicht mehr unterscheiden zwischen Koran und Bittgebet. Deshalb man macht Bittgebet ganz normal. Al-Imam Ahmed wurde gefragt danach, dass manche Leute Bittgebet so mit Melodien und sowas machen. Oder Koran, die machen das mit Melodie. Der hat gesagt, nein. Ja. Der hat gesagt, nein, man macht das sowas nicht. Weil man auch nicht mehr unterscheiden kann zwischen. Deshalb, wenn man Bittgebet machen will, Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt, oh Allah, verzeih uns, oh Allah, vergib uns, oh Allah, so, das genug, Allah ta'ala ala wa alam. Auch beim Koran lesen, übrigens aufpassen, auch beim Koran lesen, man darf nicht übertreiben. Man darf nicht übertreiben. Ich habe vor ein paar Tagen oder vor ein paar Monaten jemanden hier im Internet gehört, wie er Koran liest. A'udhu billah. Das ist kein Koran, das ist Singen pur. Das ist Singen pur. Das ist kein Koran mehr. Yani wallah al-azim, sami'tu wahid ana. A'udhu billah, ya akh. Allah a'udhu billah. Wa hadha qawl an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kathurat al-qurra' wa qallat al-fuqaha. وبعض الناس يترزق يعني بالقرآن يعني بالقرآن يأخذ فلوس من الناس. الله السلام. خير إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. رجال الله سبحانه وتعالى فمن يهان فنوى شأنهم والحمد لله رب العالمين. هابن يبغى نجلس من فراغن allgemein تفهم زي أني نوين. وياك أني نوين. Nur 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 5. Barakallahu fikum. Ich nehme noch 5 Fragen. Das wird insgesamt nur 10 Fragen. In 5 Minuten machen wir weiter, inshallah. In 5 Minuten machen wir weiter. Ich nehme nur 10 Fragen, nicht mehr. Salam alaikum wa barakatuh.